Morning, morning and good morning. Morgen, morgen und guten Morgen. Verse 32. Vers 32. Tell me, why did I fight wild beasts in Ephesus, if my hope is in this life only? Sagt mir, warum ich in Ephesus gegen wilde Tiere gekämpft habe, wenn meine Hoffnung nur auf dieses Leben gerichtet ist. What was the point of that? Was hat das für einen Sinn? I remember that about this Bible verse, so many preachers have discussed it. Ich erinnere mich, dass so viele Prediger über diesen Bibelvers diskutiert haben. What do you think it means? Did he face spiritual opposition? Was meinst du, was es bedeutet? Hatte er mit geistlichem Widerstand zu kämpfen? I've even heard people use this scripture for spiritual warfare. Ich habe sogar gehört, wie Leute diese Bibelstelle für die geistliche Kampfführung angewendet haben. These demonic manifestations, he calls them wild beasts. Diese dämonischen Manifestationen, er nennt sie wilde Tiere. Well, I believe he actually was fighting with wild beasts. Ich glaube, dass er tatsächlich mit wilden Tieren kämpfte. Because in the original Greek, that's literally what it means. Denn im griechischen Original bedeutet es genau das, was hier geschrieben ist. Remember, erinnere dich. Paul was an apostle who was constantly in danger because of the way he preached the gospel. Paulus war ein Apostel, der wegen der Art und Weise, wie er das Evangelium verkündete, ständig in Gefahr war. And in those days, he didn't live like today in the modern world. Und damals lebte er nicht wie wir heute in der modernen Welt. He was out in the world where wild beasts were running around wild many times. Er war draußen in der Welt, wo oft wilde Tiere herumliefen. And he obviously came confronting them and came into serious danger. Und er kam offensichtlich mit ihnen in Konflikt und geriet in ernste Gefahr. Remember, he just told us early on that he was facing death. Erinnere dich, bereits zuvor erzählte er uns, dass er dem Tod gegenüberstand. But look what he says next. Schau, was er als nächstes sagt. After he said, what's the point of bringing myself into such a danger if I wouldn't believe the dead would rise? Nachdem er sagt, was nützt es mir, mich in eine solche Gefahr zu begeben, wenn ich nicht glaube, dass die Toten auferstehen? If the dead do not rise, then let's party all night, for tomorrow we die. Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns die ganze Nacht feiern, denn morgen sterben wir. But look what Paul is saying here, and I believe, again, there's some sarcasm in there. Schau, was Paulus hier sagt. Hier schwingt auch ein gewisser Sarkasmus mit. I believe he's very serious, but also he has this kind of sarcastic tone of voice to bring this truth across. Ich glaube, er ist sehr ernst, aber er hat auch diesen sarkastischen Tonfall, um diese Wahrheit zu vermitteln. I know some people think that sarcastic tone of voice is always negative, but I don't think so. Einige Leute denken, dass ein sarkastischer Tonfall immer negativ ist, aber das denke ich nicht. It depends on the motive. Es kommt auf das Motiv an. If sometimes a sarcastic tone of voice wakes people up or brings the truth across, it's important. Wenn ein sarkastischer Tonfall Menschen manchmal aufrüttelt oder eine Wahrheit vermittelt, ist das wichtig. And here, this is what the Apostle Paul does. Genau das tut der Apostel Paulus hier. He says, look, if the dead really don't rise, if life is only during this earth time here. Er sagt, wenn die Toten wirklich nicht auferstehen und das Leben nur beschränkt ist auf diese Erdenzeit, why do you take any restrictions? Warum nehmt ihr dann irgendwelche Einschränkungen in Kauf? Why self-discipline? Warum Selbstdisziplin? Why risk your life for the purpose of God? Warum riskiert ihr euer Leben für die Ziele Gottes? The New King James Version says, let us eat and drink for tomorrow we die. In der New King James Übersetzung heißt es, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. But the point is, just live for the moment if life is only about this earth. That's the point Paul is making. Der Punkt ist, leb einfach für den Augenblick, wenn es im Leben nur um diese Erde geht. Das ist der Punkt, den Paulus anspricht. Why live healthy if it's going to be over soon anyhow? Warum gesund leben, wenn es sowieso bald vorbei ist? Why drink water? Just drink Coke and eat McDonald's. It's all going to be over soon anyhow. Warum Wasser trinken? Trink einfach Cola und iss McDonald's. Es wird sowieso bald alles vorbei sein. Like, just think about today and don't worry about anything else. Denk nur an den heutigen Tag und mach dir keine Gedanken über alles andere. Of course we know that this life doesn't make any sense. Natürlich wissen wir, dass ein solcher Lebensstil keinen Sinn macht. Because we have a hope that goes way beyond this earth. Denn wir haben eine Hoffnung, die weit über diese Erde hinausgeht. And now Paul, he gets very strong. Jetzt wird Paulus sehr deutlich. He says, so stop fooling yourselves. Er sagt, hört auf, euch etwas vorzumachen. And Paul said that these people had actually fooled themselves by believing that there's no resurrection. Paulus sagt, dass diese Leute sich selbst etwas vorgemacht haben, indem sie glauben, dass es keine Auferstehung gibt. Remember, He preached a different gospel to the Corinthians. Erinnere dich daran, dass er den Korinthern ein anderes Evangelium gepredigt hat, als die Irrlehrer es taten. Remember that this letter was written to correct issues that had to be corrected. Denk daran, dass dieser Brief geschrieben wurde, um Dinge zu korrigieren, die korrigiert werden mussten. Remember that he said that he heard different things and now he's bringing them, putting them straight. Erinnere dich daran, als er sagte, er habe verschiedene Dinge gehört und jetzt stellte sie richtig. And he's brought all the best biblical arguments, but now he's getting really serious. Er brachte die besten biblischen Argumente, aber jetzt wird er richtig ernst. Stop it. Hört auf. I think many times we need to do that to as Christians. Ich denke, dass wir Christen genau das öfters tun müssen. And I'm not talking about messing with people's personal lives. Und ich spreche nicht davon, dass wir uns in das Privatleben von Menschen einmischen. No, I think nobody has the right to manipulate anybody's life. Nein, ich denke, niemand hat das Recht, das Leben eines anderen zu manipulieren. But I think sometimes it's time that a true apostolic or prophetic voice stands up and say, stop it. Aber ich denke, manchmal ist es an der Zeit, dass eine echte apostolische oder prophetische Stimme aufsteht und sagt, hör auf. Stop fooling yourself and living in this total self-deception. Hör auf, dir etwas selbst vorzumachen und in dieser totalen Selbsttäuschung zu leben. Do you know what I loved about Paul? Weißt du, was ich an Paulus liebe? He had such a fatherly love, but he had a stern voice when he needed to have it. Er hatte so eine väterliche Liebe, aber er hatte auch eine strenge, ernste Stimme, wenn es notwendig war. I recently answered a question in my German mentoring. Vor kurzem beantwortete ich eine Frage in meinem deutschsprachigen Mentoring. And I was very, very, very serious, very straight. Ich war sehr, sehr ernst, sehr direkt. It was in a life mentoring. Es handelte sich um ein Life Mentoring. And then when I said to this person, als ich mit dieser Person sprach, I said, I'm sorry, but I've committed myself to always speak the truth, even if it's very strong and if it hurts. Sagte ich, es tut mir leid, aber ich habe mich verpflichtet, immer die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie sehr hart ist und wehtut. Do you know what this person replied? Weißt du, was diese Person geantwortet hat? She said, Rainer, you bring everything with such a fatherly love. We need this correction too. Sie sagte, Reinhard, du bringst alles mit so einer väterlichen Liebe. Wir brauchen diese Korrektur. See, Paul knew when to be a caring, loving father, but he also knew when he needed to bring correction. Paulus wusste, wann er ein fürsorglicher, liebender Vater sein konnte, aber er wusste auch, wann er Korrektur anbringen musste. Now he could tell him, you are fooling yourself and you need to stop that. Jetzt musste er ihnen sagen, ihr macht euch etwas vor und ihr müsst damit aufhören. Tomorrow we continue. Morgen geht es weiter. With a very, very important advice. Mit einem sehr, sehr wichtigen Ratschlag. See you guys. Bis dann, Leute.